Kriegen mit Theologen und Soziologen. Verführen zu den Toten. Gedanken haben wir verbogen. Wir schwatzen und wir runden. Ihr redet von Frieden, doch ihr wollt ihn nicht erhalten. Und mit Gerechtigkeit hinieden, weil ihr das eigene Macht gestalten. Wer sich zurücknimmt, der wird verdrängt. Wer sich ergibt, der wird gehängt. Wer blind vertraut, ist bald verraten. Das waren eure Friedenstaten. Wir werden handeln und nicht länger warten. Yeah, yeah.